Aufgrund meiner Größe wurde ich Anfang der 5. Klasse gemobbt, weil ich als zu klein angesehen wurde. Das machte mich traurig und ließ mich an mir selbst zweifeln.